Lektion 8, Übung 12. Grüß dich, Christine. Hier ist Irene. Also du weißt ja schon, Hans ist heute Abend nicht da. Ja, ich weiß Bescheid. Danke für deine Nachricht. Hans bittet um Entschuldigung. Aber ich glaube, es ist sein Fehler. Ich meine, er plant nicht gut. Ich sage ihm immer, er soll nicht so viel planen. Und er soll nicht immer mit dem Auto fahren. Nimm den Zug, sage ich. Dann hast du keine Probleme mit dem Autoverkehr. Aber er meint, mit dem Auto ist er schnell und flexibel. Was ist denn passiert? Na, wie immer. Heute Morgen um 6 fährt er los. Er will ja um 10 in Rostock sein. Aber um 10 steht er immer noch auf der Autobahn im Stau. Also informiert er den Kunden und will das Gespräch auf 12 verschieben. Aber es geht erst wieder um 3 oder 4. Und jetzt sagt er, ich komme heute nicht mehr nach Hause. Er bleibt einfach in Wismar. Da will er sich wohl einen schönen Abend machen. Na egal, jedenfalls sitzt er jetzt in Wismar und nicht gemütlich bei euch. Na, sein Fehler. Aber ich komme. Ach, weißt du, Irene, das muss nicht heute sein. Wir können das auch verschieben. Der gute Hans geht um 6 Uhr früh aus dem Haus, fährt 8 Stunden Auto, hat Gespräche und jetzt auch noch Stau und Terminverschiebungen und. Ich glaube, unsere Planung ist nicht gut. Das ist alles zu viel, auch ohne Stau, ohne Verspätung und schlechtes Wetter. Weißt du was? Du kommst zu uns. Wir trinken etwas und das Abendessen verschieben wir aufs Wochenende. Was meinst du? Gute Idee. Einverstanden. Und was sagt Theo? Du kennst doch Theo. Was sagt Theo immer? Ja. Genau. Ja!